In der DVRK werden die gesellschaftliche Stellung und Rolle der Frauen von Tag zu Tag erhöht. In den letzten 5 Jahren wurden über 100 Frauen zu Abgeordneten der obersten Volksversammlung gewählt und mehr als 3500 Frauen bekamen den Heldentitel, Ehrentitel, die akademischen Grade und Titel verliehen.